Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin der Kaimi und ich sitze hier noch im Mammel nach Podcastaufnahme und dann kommen die Elle und der Daniel San und wir quatschen jetzt einfach. Elle, du wolltest das Thema sagen. Ja, ich wollte sagen, dass ich als Kulturpiratin, jemand, der auch mit Urheberrecht viel zu tun hat, es etwas seltsam finde, was unser Berliner Freund denn so tut. Also ich denke, es geht um Aufmerksamkeit, so wie viele Werbeagenturen. Ihr kennt doch diese Werbeagenturen, die hingehen und rosa Ü-Eier gestalten oder irgendwie eine blöde Werbung auf Marktsache. Aufmerksamkeit, so wird das bei mir. Weil welchen Berliner Politik Freund meinst du denn jetzt gerade? Ja, den Menschen, ja, den Herrn Lauer. Was hat er denn angestellt? Ja, er ist hingegangen und hat quasi im Alleingang sein eigenes Urheberrechts angefangen mit Blackjack und Noten quasi. Ach, das ist sein eigenes. Ich habe nur gesehen, da gibt es irgendwie eine Pressemitteilung zu und irgendwie einen Tag vorher hatte der Daniel San da die Liquid-Initiative gestartet. Da habe ich einen Zusammenhang gesehen und den gibt's nicht. Oder wie sehe ich das? Nö. Das hat einfach als ein Mann-Show gestartet quasi. Das ist halt Blackjack und Noten. Ja, das klingt sinnvoll. Also das mit Blackjack und Noten, nicht die Ein-Mann-Initiative. Ja, also es benimmt sich halt wie Bender, der seine eigene Sache haben will, mit Blackjack und Noten eben. Und vielleicht sollten wir auch, um ihm so klar zu machen, was er tut. Also ich glaube, da würden einige Political Correctness Leute uns vielleicht ans Bein pinkeln, aber ich fände es lustig, wenn zumindest irgendwelche Piraten als Noten verkleidet den Schmidtler dazu auffordern würden, Blackjack mit ihm zu spielen. Jetzt haben wir gerade leider keine Berliner hier, die das machen könnten. Oder fahren wir dann statt dass du nach Bielefeld fährst am Wochenende, hüpfen wir kurz nach Berlin rüber. Oder wir machen es in Ruhrbings, in Bochum, zum nächsten GPT. Ja. Da können wir uns alle in Fummel schmeißen mit Federboa und dann mit Karten ankommen und sagen, ach, Herr Lauer, wir wollen mit Ihnen Blackjack spielen. Sie wissen ja schon, wir sind die Noten. Ja, also wer mich schon immer mal in Strapsen sehen wollte, der sollte dann zum BPT kommen in Bochum. Ohne Gewehr natürlich. Genau. Ja, ja. Aber du hast aber auch schöne Beine, du kannst ja sowas auch tragen. Oh. Woher kennst du meine Beine? Na, wir haben uns doch schon IRL gesehen beim Tag der politischen Arbeit. Ja, und schon öfter, aber ich habe doch immer lange Hosen an. Ja, trotzdem kann man ja sehen, ob jemand eher schlanke, feste Beine hat oder etwas, ja. Du willst gar nicht wissen, was im Hosenbein noch lauert. Lauert? Raffiniert. Subtiler, genau. Wortwitz. Ja, da sehen wir, wo unser Podcast heute hingeht. Ja, genau, wir können doch mal kurz, wenn wir schon über Urheberrecht und Alleingänge reden. Daniel, stell uns doch mal deine Liquid-Initiative vor. Daniel, erzähl mal, was hast du denn? Das ist dasselbe wie in PA 149, nur in schön und in kurz und als Wahlprogramm formuliert. Ja, also, toll, ne? Also, der Daniel ist quasi hingegangen und hat seine in... Also, ich unterbreche dich gerade mal dreist, weil das blöd ist. Ich muss mich gerade nebenbei noch auf ein Interview für morgen vorbereiten, wo es eben auch wieder um Urheberrecht geht. Deswegen, machen wir doch gerade dich auf das Interview vorbereiten, oder? Nicht? Ach so. Wir können ja, bei welchem was für Fragen erwartest du denn? Vielleicht können wir dich dann nochmal dazu befragen, um dich zu stählen, Daniel. Och. Wie verhält es sich bei Aufnahmesperren, die beispielsweise von privaten TV-Sendern gefordert, heißt auch umgesetzt werden? HD Plus? HD Plus, du weißt ja, was HD Plus ja, ist. Ja. Das ist ja diese Abzockgeschichte und bestimmen, was du sehen darfst und was du nicht sehen darfst. Quasi ich glaube, da kommen morgen auch relativ viele patzige Antworten von mir rüber, so von wegen, ja, ist selbst schuld, ja, klar, wenn privat im Fernsehen guckt. HD Plus ist einfach, Ich würde mal sagen, digitales Klopapier. Ja, ich finde es auch super, wenn mir vorgeschrieben wird, was ich aufnehmen darf und was ich vorspulen darf und welche Werbung ich mir angucken muss und so. Ich finde das toll. Vor allem habe ich dann Lust, diese Produkte zu kaufen, dessen Werbung man mir aufzwingt. Aber ey, das ist HD. HD! Dann Plus! Weißt du was? Wenn ich dann noch unerwünschte Werbung in HD bekomme, dann kriege ich sozusagen in High Definition den Widerwillen, etwas zu kaufen. Also HD-Widerwillen. Ja. Kann passieren. Ich sag mal, bei euch selber, funktioniert die Feld-, Wald- und Wiesenwerbung bei euch? Also bei mir gar nicht. Ich bin da immer irritiert, dass sich das überhaupt rechnet. Ja, eben. Dann kommen diese ganzen Apologeten an und sagen, ja, es muss doch nur Aufmerksamkeit generieren. Und dann reden die Leute darüber. Und dann ist das doch gut. Es gibt bei mir nur eine Sache, wo Werbung wirkt, und das ist Essen. Wenn ich irgendwie sehe, hier Süßigkeiten, dann probiere ich die einmal und entweder schmeckt's oder halt nicht. Aber das würde ich auch kaufen, wenn das plötzlich im Supermarktregal liegt und ich daran vorbeigehe, weil Essen mache ich halt einfach zu gerne. Ja, eben, das ist bei mir genauso. Wenn etwas im Supermarktregal liegt und im Supermarktregal mir richtig schön kredenzt wird, auch wenn natürlich Werbung dahinter steckt, da können sie es gerne machen. Aber wenn ich im Netz bin oder mir einen Film angucken bin, da bin ich nicht im Supermarkt, um mir was zu essen zu kaufen, nämlich zu Hause. Wie kommen wir jetzt eigentlich von Supermarkt zurück auf Urheberrecht? Wir hatten es von HD+. Du gehst doch auch nicht in den Supermarkt, um etwas zu klauen. warum denn sonst? Ich bezahle das doch nicht. Ist doch bescheuert. Das kannst du doch jetzt alles umsonst runterladen. Ja, genau. Genau, ich lade mir jetzt meine Karotten rund. Haben wir das Problem noch gelöst? Können wir die Debatte doch endlich mal beenden? Ich fände das total toll, wenn ich also die ganzen Zutaten, die ich heute für mein Abendessen, also meine Pastinaken, meine Kartoffeln, meine Sahne, mein Pfifferlinge, Eiermehl und so weiter, hätte downloaden können, so Replikator, ey, voll geil. Kommt dann aus dem 3D-Drucker. Was genau. Wisst ihr denn zum Wirtschaftsdialog? Irgendwas mit Urheberrecht. Wirtschaftsdialog zur Internetpiraterie. Was könnt ihr mir denn darüber erzählen? Wirtschaftsdialog zur Internetpiraterie, das hört sich irgendwie an wie so eine... Sorry, also ich weiß nicht, was das ist, aber ich denke gerade an diesen ominösen Nord-Süd-Dialog von Herrn Wolf und wie sie in dieser Flughafengarage diese seltsame Sache gemacht haben mit diesem hässlichen Kickertisch und dem Herrn Maschmeyer. Ja, das ist wieder so eine Assoziationskette von mir, aber ich weiß sonst nicht, was ich dazu sagen soll. Also mir gefällt es jetzt so spontan nicht. Ich habe das mal bei Google eingegeben und so auf der ersten Seite, jeder zweite Treffer hat ein GEMA im Titel. Na toll. Also ich weiß zwar immer noch nicht, worum es geht, aber jetzt gefällt es mir schon mal nicht mehr. Na schon allein, wenn das Wort GEMA drin ist. Also ich habe mir schon überlegt, dass ich mir so ein paar Stunden Zeit nehme. Ich nehme euch mal als Testpublikum. Wollt ihr mein Testpublikum sein? Wofür denn? Und zwar, ihr wisst das ja, Gemeine was, ist, die Leute, die das jetzt, die Aufnahme hören, die können jetzt ja gar nicht Nein sagen. Ja, ich meine euch beide. Und zwar, ihr wisst ja, morgen gibt's ja, also am Donnerstag, den 6. September, in zum Beispiel Dortmund oder in München oder in Berlin oder anderen Städten, Anti-GEMA-Demos. Und ich hatte die Idee, ich würde mich vielleicht auch die Nacht hinsetzen und gucken, was man da machen kann. Spätestens zur FlauschCon sollte man das aufführen. Es geht ja schließlich um die Clubkultur. Und dass die GEMA unsere Disteln kaputt machen will. Da gibt es ein schönes Lied von Kylie Minogue. Your Disco. Nicht singen. Your Disco needs you. Und das auf GEMA umdichten. Müssen wir dann nicht was an die GEMA abführen, wenn wir da den Text als Grundlage nehmen? Also du kannst das ja anonym veröffentlichen. Darum geht es ja gerade. Es geht ja darum, ein Lied, das potenziell GEMA-pflichtig wäre, dieses GEMA-pflichtige Lied quasi, ja, so ein bisschen zu benutzen und für einen gewissen Zweck zu benutzen. Es ist ja gar kein Zunder vorhanden, Schatz. Wie sollte man aus Ihrer Sicht gegen Urheberrechtsverstöße im Internet vorgehen? Also um diesen Podcast mal total außer Linie zu werfen und keinem... Gegen Urheberrechtsverstöße vorgehen? Ein Jahr Bällebad? Achso, ich dachte, wir machen das jetzt wie mit allen Piraten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne hier in Düsseldorf und ich lade mir jetzt eine CD runter, dann kommt morgen so ein Zerstörer den Rhein raufgefahren und dann geht's rund. Ich stelle mir gerade so ein Sternzerstörer-mäßiges Schiff vor, das so den Rhein hochfährt und dann so in Richtung Rheinturm erstmal guckt, oh, da sind Piraten im Landtag, so ein bisschen vibriert und dann weiter umschwenkt und dann Richtung Kaimi den Laserstrahl abschießt. Achso, ich dachte, das macht dann erstmal die Piraten im Landtag platt und da gibt es dann ein bisschen Kollateralschaden und wir haben alle was davon. Also, ja, weil der Rest keine auch platt Ahnung. Ist. Haben dann alle ja, was. Ich weiß nicht, also da kommt dann so ein Sternzerstörer oder stellt euch vor, der Rheinturm verwandelt sich in so einen Todesstern. Disclaimer, ich habe noch nichts getrunken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich dauert noch. Dann werde ich auch wieder lustiger. Ja, aber der trinkt doch mal einen McPercy, Junge. Was ist das? Ach, du kennst den Witz nicht. Ja gut, vergiss es. Soll ich Menschen trinken? Klär uns auf. Es hat was, und zwar, ihr kennt ja alle den lieben Schulze vom Piratenradio von früher. Und er war hier in Neuss und er hatte einen Billig-Whisky mitgebracht, der hieß McPercy. Und dieser McPercy hat tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag. Und der ist richtig böse und der ist richtig eklig. Aha. Und in Neuss hinlänglich bekannt. Wie schreibt man den denn? Also M-A-C und dann Percy. Ich weiß jetzt nicht, ob zusammen oder getrennt, aber McPercy. Percy? Schreibt sich wie? Percy. P-E-R-C-Y. Das mag die Wikipedia nicht. Warte, ich suche dir das mal. Oder mit Leerzeichen. Mit Leerzeichen könnte sein. Ich denke, ich auch. Ist es. Ja, also für alle, die es interessiert, das findet man unter de.wikipedia.org/wiki/mac-percy. Das ist der Böse oder das Englische der Böse? Also es ist einfach ein ganz billiger Whisky, der wirklich für sozusagen, den kannst du quasi dem Schmidtlef anbieten, wenn er zu dir vorbeikommt, wenn du deinen guten Single Malt nicht verschwenden willst. Weil wenn du über das Urheberrechts reden willst und du willst mit jemand Gutem reden, der dich nicht hintergeht, dann bietest du doch keinen McPercy an. Der ist recht nussig, heißt es da. Ach, nussig, ja. So, eine Frage habe ich noch, mit der ich mich echt ein bisschen schwer tue. Ja, die Privaten sehen darin, was auch immer jetzt darin sein soll, in Bezug auf HD Plus etc. und alles, eine Gefährdung ihrer Werbefinanzierung. Müssen sie sich im digitalen Zeitalter andere Geschäftsmodelle suchen? HD Plus gefährdet werbefinanzierte Geschäftsmodelle? Nein, das ist ein bisschen komisch aufgebaut. Da geht es wohl darum, dass denen einfach so die Werbekunden weglaufen und die stehen ja alle auf HD Plus, um halt zu erzwingen, dass die Leute ja Werbung gucken müssen. Ach so, also alle, die nicht HD Plus nicht auf HD Plus senden, kriegen keine Werbekunden mehr. Ja, irgendwie sowas. Ja, weißt du, was ich dazu kümmern mich private Sender, die sich werbefinanzieren? Ja, weißt du, was ich mal ehrlich sagen muss? Wenn die es nicht gebacken kriegen, zu raffen, dass Werbung nervig ist und lieber faire Pay-Angebote machen und sagen, Ich kenne auch Leute, die sind auf Hartz IV und würden sagen, die würden 5 Euro pro Monat zahlen für ein gutes TV-Programm, wo sie sich zu jeder Zeit irgendeinen Film aussuchen können. Und was auch immer. Da sind sie selber schuld. Ich würde sagen, das Geschäftsmodell ist für ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Ich sehe auch kein Problem damit, wenn das Geschäftsmodell nicht funktioniert, ist ja nicht meine Aufgabe, den Neues zu suchen. Na oder eben, deswegen sage ich ja. Eben. Sondern halt ihr Geschäftsmodell, weil meistens läuft es ja dann hinauf, wenn du so diese, ich bin jetzt mal ein bisschen vorurteilsbehaftet, so, ich spiele jetzt mal ein bisschen Teufelsanwalt. Ihr kennt ja so diese BWL-Typen, die sich Geschäftsmodelle ausdenken, die Berater. Die denken ja meistens nicht mit Vernunft, sondern denken, oh, wie kann ich denn doch mein Geld wieder reinkriegen? Oder denken sich aus, wie sie denn noch mehr gängeln können, den Zuschauer, sag ich jetzt mal. Könnten sie ja tun, anstatt zu denken, nerv ich den Zuschauer weniger, sage ich lieber, ich verlange einen fairen Betrag im Monat, dafür liefere ich ein faires, anständiges Programm im Monat. Nee, ich glaube, die würden nicht so schnell dran denken. Ich bin jetzt mal böse und sage das so. Ich meine, es gibt auch Dinge, für die würde ich bezahlen, aber das ist dann kein Fernsehen mehr. Also wofür ich Geld bezahlen würde, ist, wenn ich mir Serien abonnieren kann. Und zwar bitte auch im Original. Also auf Englisch dann meistens. Im Originalton. Und wenn das mir dann das liefert, was man auch nicht legal haben kann, nämlich, dass ich einfach einen RSS-Feed abonniere. Und wenn es eine neue Folge gibt, dann kommt die auf meinen Rechner. Und zwar nicht erst dreiviertel Jahr, nachdem sie in Amiland war und dann auch schlecht synchronisiert sondern auf sofort. Deutsch. Sondern sofort. Genau. Sofort auf Englisch. Und quasi sowas wie eine Meta-Video-Mediathek, wo es dann ist, sobald diese Folge quasi für Fernsehzuschauer publiziert worden ist, kriege ich sie als Abonnent digital. Das heißt, wenn ich Englisch verstehe und ich Englisch mag und ich weiß, was das ist, kann ich was damit anfangen. Wenn ich da was nicht mit anfangen kann, muss ich halt warten auf die Synchro. Ich meine, man kann das ja auch durchaus zusätzlich machen. Also ich sehe jetzt kein Problem damit. Zusätzlich. Ja. Aber dann heißt es halt quasi, ja gut, wenn Sie des Englischen nicht mächtig sind und Sie möchten die Synchro, warten Sie doch bitte ein paar Wochen. Dann wird synchronisiert. Aber die meisten Freaks, die meisten Nerds wollen doch Game of Thrones sofort auf Englisch sehen. Ich würde pro Folge 1 € zahlen oder mehr. Ja, mehr würde ich nicht zahlen. Mehr aber nicht, so aber Euro pro Folge wäre fair. Ja. Das wäre doch fair. Und wenn ich dann noch hingehen könnte und sagen, ich wähle mir aus, wie ich zahlen kann, über meine Telefonrechnung oder meine Amazon-Rechnung oder wie auch immer. Und bist nicht von der Kreditkarte abhängig. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Dass es einfach, ne, einfach so instant nebenbei erfolgen kann, so die Bezahlung. Genau. Nicht irgendwie großartig irgendwo anzumelden, einzuloggen, registrieren, bla bla bla, sondern einfach nur. Ein Klick, zack, okay. Eben, ich kann hingehen und sagen, gut, mich interessieren die Serien von HBO. Ich würde zahlen für jede Folge, die ich anklicke, 1 €. Das geht von meiner Handyrechnung, Internetprovider-Rechnung oder es geht von meiner Amazon-Rechnung zum Beispiel runter. Da will ich dann dafür bezahlen, da freue ich mich, da kriege ich die Sachen schnell und dann gibt es kein Raubmord-Kopieren mehr, das glaubt ihr uns. Also wird es immer geben, so ist es nicht. Also ich meine, man kann sich auch einen Sport draus machen. Ja, aber weniger. Aber weniger. Ich kenne jetzt schon einige Leute, die sagen, ja, früher habe ich mir Sachen, also früher TM, habe ich mir Sachen, so Musik aus dem Internet runtergeladen. Jetzt kaufe ich die bei iTunes. Da ist das direkt auf meinem iPod und auf meinem iPhone und ich brauche nichts mehr machen. Ja, eben. Und das funktioniert halt bei Filmen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und am besten muss natürlich sein, dass es natürlich nicht nur in einer Plattform ist, sondern vielleicht bei iTunes erhältlich, bei Amazon erhältlich, vielleicht auch bei ein paar anderen Anbietern. Aber dass jeder Macher einer Serie, eines Films hingehen muss heutzutage im 21. Jahrhundert und sagen, nicht jeder Mensch will sofort ins Kino gehen. Nicht jeder Mensch hat HBO USA, wohnt nicht in den USA, um das zu gucken. Wir müssen trotzdem gucken. Kann aber Kapital daraus schlagen und 1 € pro Folge daraus schlagen. 1 € ist mehr als 1 Dollar, du Arsch. Ist mal ehrlich. Tja. Ich hatte zum Beispiel. Ich hole mir jetzt ein Bier. Gut. So, mir reicht das jetzt. Ich hatte eine Diskussion mit einem, und zwar das war mein komplettes Gegenstück bei den Grünen in NRW. Sprecher, Arbeitskreis Kultur NRW der Grünen. Das war irgendwie so ein Anwalt mit so einem Bärtchen, dunklen Haaren, ein T-Shirt an, stand drauf: Every time you download a song, God kills a kitten. Und ich sah den an, dachte so: Junge, ich glaube, du hast ein Problem mit der Zeit. Ich mach 20 Jahre zurück, da bist du glücklich. Und ich habe ihm tatsächlich auch die Frage gestellt: Du kannst ja gern was verkaufen, du hast das volle Recht, Geld daraus zu verdienen. Aber wenn du mit deinem Produkt auf den Marktplatz gehst, such dir einen Platz in der Mitte des Marktplatzes. Jeder von uns kennt ja auch dieses Oatmeal-Comic mit, wo es darum geht, Oatmeal möchte gerne Game of Thrones gucken, die ganzen Folgen, gerne legal gucken. Aber für die es nicht kennen, ich werde das jetzt mal suchen und verlinken im Blog-Eintrag. Genau, weil es geht darum, es ist jemand, der möchte eben diese Serie namens Game of Thrones gucken und sagt sich: Ich möchte das gerne legal tun. Ich möchte mein Geld dafür ausgeben. Ich möchte den Machern dieser Serie, den Urhebern, mein Geld geben. Das ist echt vor, den Kram zu publizieren. Ja, natürlich. Ja, verdammt. Und also, wenn du jetzt Nein sagst, habe ich ein Problem, dann schneide ich das Nein raus und mache ein schlecht gefälschtes Ja drüber und dann publiziere ich's. Nee, aber was ich meine ist, weißt du, da ist jemand, der möchte was kaufen. Der möchte sich diese bisher im Fernsehen gezeigten Game of Thrones Folgen kaufen. Aber HBO sagt: Nö, du musst dies und jenes Abonnement bezahlt haben. Nee, das kriegst du nicht bei Amazon. Nee, das kriegst du nicht bei Netflix, Hulu, what the fuck. Und da kam er sich verarscht vor. Und in diesem Comic ist er dann am Ende hingegangen und hat sich das illegal runtergeladen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, heutzutage im 21. Jahrhundert, wenn ich meine Sachen nicht einfach und easy zur Verfügung stelle, und da komme ich wie auf diesen Menschen bei den Grünen an, der sagte: Aber mein Inhalt, den ich erschaffen habe, da habe ich ja doch meinen Daumen drüber und da kann ich ja selber entscheiden. Ja, da kannst du selber entscheiden, ob du Geld draus machst oder deine Sachen unbekannt bleiben oder Raubmord kopiert werden. Tja. Das ist die Realität. Es ist genauso, wenn ich einem Kind im Straßenverkehr klar machen muss: Du kannst gerne über die Straße gehen, du wirst vielleicht von einem LKW überrollt, wenn du nicht vorsichtig bist, oder du hältst die Augen auf und wirst nicht überrollt. Bei dir klingt das auch so, als würdest du öfter mal von einem Laster überrollt. Wohnst du da irgendwie direkt auf der Straße? Ja, es ist gerade sozusagen auch ein etwas kräftigeres Fahrzeug vorbeigefahren. Ja, ich wohne an einer Hauptstraße. Mein Beileid. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich meine Waren nicht feilbiete, kann ich diese Waren nicht verkaufen. Und wenn ich nicht hingehe und... Oder stellt euch mal einen Schneider vor. Dieser Schneider verkauft T-Shirts. Dieser Schneider hat super T-Shirts, hat Bilder von seinen T-Shirts und sagt: Ich verkaufe dir nur jeden ersten Dienstag im Monat in meinem Laden, im Keller von einem Haus, wo ihr erst dreimal klingeln müsst. Anstatt auf dem Marktplatz in der Mitte der Stadt. Der wird doch nicht viel Geld verdienen. Ja, und bei dem HBO... Ding mit dem Oatmeal wäre es ja noch so, dass er irgendwie tolle T-Shirts verkauft. Aber wenn du ein T-Shirt kaufen willst, musst du erst ein Abo abschließen für Socken, Hose, Jacke und einen Hut. Ja, quasi, genau. Wenn du Socken, Hose, Jacke und Hut abgeschlossen hast, kannst du nicht Jacke kaufen, kannst du nicht T-Shirt kaufen und ich würde es erst gar nicht. Ja. Muss einmal schnell, 8 Zimmer haben wir, da passen jeweils 2 Leute rein. Wollte ich nochmal Bescheid sagen. Auf jeden Fall. René, Schätzelein, wir sind gerade in der Aufnahme und da können wir ja Werbung machen. Aber ein bisschen. Das Werbung? Wusste ich nicht, Entschuldigung. Wofür denn? Kein Problem. Ist nicht schlimm, wofür denn? Wir machen hier eh nur so spontan einen Podcast, weil uns gerade langweilig ist. Ja, da gibt's so eine komische Veranstaltung, habt ihr vielleicht schon gehört. Das Ding nennt sich FlauschCon. Die ganzen Leute drehen da total durch, gehen dann permanent auf den Sack, klingeln tausendmal am Tag auf deinem Handy durch und wollen wissen, was das ist. Könnt ihr mir das sagen? Ja, das ist in Bielefeld. Am 8. und 9. September. Aber das ist doch schon dieses Wochenende. Muss genau. Man den Eintritt bezahlen? Nein, muss man nicht. But wait, there's more. Yes. Da ja, was sogar, haben wir denn noch? Stell uns doch dieses vollkommene Rundumpaket einmal vor, Elle. Ja, da wird es nicht nur einen Hauptraum geben mit einer runden Bühne und viel Spaß geben. Nein, es wird sogar einen Chillout-Bereich, einen Garten und zwei Workshop-Bereiche geben mit Barcamp. Aber gibt es denn auch ein Bällebad? Was wäre eine Piratenveranstaltung ohne ein Bällebad? Es wird nicht nur ein Bällebad geben, René. Es wird sogar ein Bällebad mit Rutsche geben, René. Ja. Aber ich bin dabei. Und es wird sogar eine Marina geben und einen Johannes. Ist das ansteckend? Ja, es ist die FlauschCon One, Leute. Kommt nach Bielefeld, ins Cooks. Kommt her. Also, die Netzadresse. www ist ja gar nicht mehr so. Nochmal von vorne, so. Ja, FlauschCon.de, Leute. Schneide ich alles raus. Elle, sag René, du kommst du gleich runter? Ja, ich komm. Ach, Gott, ihr redet mir zu viel. Ich bin ja wieder weg. Ich wollte bloß einmal sagen, 8 Zimmer habe ich jetzt besorgt. Wie wir das bezahlen, weiß ich noch nicht. Zur Not, die haben meine Kreditkarte. Das kriegen wir hin. Mach dir keine Sorgen, Kind. Ansonsten, wir sehen uns am Freitag. Ich freue mich, Schatz. Ich mich auch. Balli, du bist nachher, ne? Ich finde, wir bezahlen das einfach aus Mandatsträgerabgaben. Genau. Ja, kostet gut Geld, sagen wir mal so, die FlauschCon. Aber die FlauschCon wird sich lohnen. Weil definitiv. Am Ende der Landesverband NRW vor Flausch untergeht und total cool abgeht und der Landesverband NRW zeigt, wo es lang geht, während alle anderen Landesverbände in Shitstorm untergehen. Ich kann dir ja mal was erzählen. Ich hatte leider vergessen, das Partylicht zu bestellen und musste jetzt leider das nehmen, was ich noch da hatte. Kennt ihr große Rockkonzerte und diese komischen Lampen, die sich in alle Richtungen bewegen können? Ja, ja. Das sind die einzigen, die ich noch da hatte. Und die sind so, ungefähr einen halben Meter hoch, die Dinger. Davon haben wir jetzt 8 Stück nochmal da hängen. Das ist unsere Partybeleuchtung. Dann ja, haben wir noch Lichtschläuche jetzt. Ja, ist alles mit. Also die Liste sind jetzt, ja, ein paar beachtliche Seiten. Traversen, Deko, passt. Wir freuen uns drauf. Also ich freue mich auch drauf. Und wenn wir Glück haben, dann ist am Freitag sogar soweit schon alles fertig, dass wir ordentlich arbeiten können, Check machen, uns nochmal hinsetzen wegen dem Programm, dass die Netzwerker ihr Netzwerk fertig machen. Und ich gehe davon aus, dass wir Freitag dann einen entspannten Abend haben werden, wo wir dann nochmal kurz und durchatmen geil können. Bilder geben. Und ihr werdet so geil drauf sein. Ihr werdet so geil drauf sein, dabei zu sein. Denn die FlauschCon ist das Beste, was die Piraten jemals hatten. Also wenn ihr mehr Infos haben möchtet über die FlauschCon, dann ruft an die 0900 FlauschCon. Und ja, dann wird die L euch alle da hörst du diese erotische Stimme von die dir die ganze Zeit Sätze um die Ohren wirft, die dich erzittern lässt. Das war natürlich lieb gemeint, das weißt du ja. Genau. Wenn ich jetzt hier in meine Fahrplanauskunft Bielefeld eingebe, dann sagt er mir, das gibt's nicht. Der findet das nicht. Oh, nee, jetzt nicht. Ich bin unten Technik, weil sonst haben wir kein Internet da. Ne? Bis dann. Tschö. Tschö. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Was macht denn der Lauer jetzt? Der Lauer? Den können wir eigentlich nach Bielefeld bringen. Ich glaube, der sitzt da rum. Genau, kommt der eigentlich? Ja. Und sitzt dann da rum. Und kommt eigentlich nach Bielefeld? Keine Ahnung. Genau. Und bleibt in Berlin. Das wäre schade. Wir könnten vielleicht anfangen, so eine Wette zu machen. Wetten, dass der Lauer nach Bielefeld kommt. Was würdet ihr geben? Ich finde, das müssen wir dann schon weiter aufziehen. So, das wäre ja blöd, das auf einen zu beschränken. Wir nehmen einfach die Mitgliederdatenbank und jeder darf darauf wetten, dass die Mitgliedsnummer kommt oder nicht. Ja, aber Lauer, dem wird da schon so ein Donnerwetter erwarten. Also ich denke so an so einen Kulturpiraten mit so einem einem schönen Nudelholz, der sagt, Lauer, verdrehst du dich mit uns? Rede mit uns. Da muss er ja schon Mut haben. Dabei sind wir alle nicht böse. Ich glaube nicht, dass er Angst vor dir hat, Ellen. Ich rede ja nicht von mir. Vor mir hat er keine Angst. Da braucht er keine Angst. Daniel, bist du auch da in Bielefeld am Wochenende? Ich glaube, Daniel? Daniel. Ja. Daniel, denkst du, der Lauer ich hat Angst jetzt vor dir? Ich bin jetzt pumpig. Warum denn? Weil er ein Bier getrunken hat. Genau, da werde ich immer pumpig und mufflig. Ja, ich sitze auch hier und trinke mal einen Rotwein, Schätzelein. Und werde auch nicht pumpig. Na, sag doch mal. Ich hab's vor. Was anderes kann ich nicht sagen. Ja, die letzten zwei, drei Tage, die waren so chaotisch und so anstrengend irgendwie. Ja, dann schreib den Lauer doch mal an. Dann kann er sich mit dem Daniel San im Bällebad treffen und dann fechten die halt aus, welcher Wahlprogrammantrag zum Urheberrecht denn dann abgestimmt werden darf. Ja, ist doch völlig klar, hallo. Wir machen NRW oder Berlin? Da brauchen wir nicht drüber reden. Hallo, also. Sind wir für NRW oder Berlin? Das Bundesprogramm. Wir machen kein Programmtag. Nein, Bali-Schätzelein. Weißt du noch nicht mal, um was das geht? Na gut, mein Schätzelein, ich habe dir vor 3 Stunden mal eine E-Mail geschickt und hätte dich gerne gesprochen. Was möchtest du denn? Was kann ich dir denn Gutes tun? Du weißt, dass wir das gerade aufnehmen? Das machen wir gleich. Bali, du weißt, dass ich nicht alle Stunden meine Mails checke. Ich hätte da noch was an der Homepage zu tun. Also ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr was von L wollt. Die Sachen werden morgen gemacht. Wenn ihr was von L wollt, dann schreibt ihr keine Mail, dann ruft sie an. Die Nummer habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist die 0900 Flauschkon. 0900 137 137. Das ist aber nicht Flauschkon. Ja, ja. Ach, das ist deine private. Okay, also die private ist dann 0900 137 1337. Genau, und dann die... Ein gigantisches... 9001 hinten ran, genau. Jetzt, ich weiß, irgendjemand probiert das wieder aus. Bali, ihr könnt ja vielleicht bei dem Blogpost einen Kommentar hinterlassen, wo ihr da landet. Bali, was brauchst du denn, Schätzelein? Schätzelein, ich werde morgen die Sachen hochladen. Ja, noch ein paar kleine Veränderungen, die wir mit der ÖA gemacht haben. Aber es muss jetzt nicht sein. Können wir morgen früh machen, habe ich Zeit. Wir können ja jetzt auch einfach mal diesen Podcast hier schließen und ich nehme das einfach nur heimlich auf, was ihr dann besprecht. Genau. Genau, machen wir so, dann wird das. Bali, was brauchst gut, du? Gut, dann sag ich mal tschö und lustig. Ach, Kaimi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.